Heute in WDR 3 Jazz and World, Can You Jazz? Der Einfluss der schwarzen Musik auf die Kölner Avantgarde-Band Can. Jackie Liebezeit, Holger Schukay, Irmin Schmidt und Michael Karoli. Eine Sendung von Karl Lippegaus, der sie den beiden Verstorbenen dieses Jahres widmet. Jackie Liebezeit und Holger Schukay. Alles, egal wo man was macht, man macht es automatisch und muss auch. Es mit dem Rhythmus machen, der in der Luft liegt. Der Pianist und Komponist Irmin Schmidt sagte 2011 dem Webmagazin The Drone: Ich habe nie einen Unterschied gemacht zwischen E- und U-Musik, höherer und niederer Kultur. Ich mache gern Rockmusik, wirklich wilde Sachen. Und ich arbeite gern an ausgefeilten Kompositionen. Das eine schließt das andere nicht aus. Alles mit der gleichen Ernsthaftigkeit, aber auch mit demselben Spaß. Hörten viel James Brown, Jimi Hendrix und Sly and the Family Stone. Sie begeisterten sich auch schon früh für den Dub-Reggae eines Lee Scratch Perry. Und natürlich entging ihnen auch nicht das Hexengebräu, Miles Davises Geniestreich mit Bitches Brew. In vielen Punkten mochten Can ein kritisches Verhältnis zum Jazz haben. Wenigstens eine Maxime dieser Musik jedoch hatten sich auch Can auf die Fahnen geschrieben: nie einen Song zweimal auf die gleiche Art zu spielen. So wie ein Stein den anderen ergibt, so ist auch die Musik entstanden. Im August 1974 erscheint das Album Limited Edition in 1500 Exemplaren Auflage, die rasch vergriffen sind. Mit 13 Tracks aus Archivmaterial, die das breite musikalische Spektrum der Gruppe zeigen. In erweiterter Form entsteht daraus 1976 das bemerkenswerte Doppelalbum Unlimited Edition. Oh, can you see if you can use your modulation frequency in tune with Holger and Michael? What? The modulation frequency out of the generator. You're in tune, Mickey. Es geht nicht. You mean this one? What should I do with that? That one. Just try and pick a pitch that is in tune with the guitars. Yeah, of course. You know, it's common sense. Ich erinnere mich übrigens an mein erstes Jazzkonzert, was ich also bald vor gut 25 Jahren, also so noch Mitte der 50er Jahre gesehen hatte. Zum ersten Mal Jazzmusiker. Und das, was ich an ihm am meisten bewunderte, das war eine Dixieland-Band. Das war die Tatsache, dass die auf ihrem Instrument spielen konnten, ohne dass ihnen sozusagen die Noten oder die Töne ausgegangen waren. Das war für mich unbegreiflich, wie man was improvisieren konnte. Und man hatte das einfach da. Das war für mich wie ein Wunder. Holger Schukay, der Bassist von Can. Can ist underground und populär zugleich, schreibt ihr französischer Biograf Eric Desjardins. Obwohl sie es in den 70er Jahren selten auf die Titelseiten der Musikmagazine schafften, galten sie mal als die abenteuerlichste Band Europas. In den 90er Jahren befassten sich eine Vielzahl von Artikeln und Dossiers mit Can. In den Nullerjahren erreichte ihre Musik eine nie dagewesene Popularität. Sie gelten mittlerweile als eine der einflussreichsten Rockbands der letzten vier Dekaden. Take me home. Play It Again, Can. Das Porträt einer ungewöhnlichen Rockband. Hauptdarsteller sind Holger Tschukai. Junge Leute sind dabei, am meisten zu wachsen. Haben das größte Wachstum vor sich. Und das interessiert mich. Das ist für mich irgendwie die Geburtsstunde vom Geist. Michael Caroli. Ich höre heute alte Sachen von Monster Movie, habe ich neulich mal gehört. Ich wäre damals einfach nie drauf gekommen, was da dann eigentlich gut war. Jackie Liebezeit. Was ist der Unterschied zwischen Kaffee und Kaffeeersatz? Ich kann dir ein Blinder sagen. Hildegard Schmidt. Wie ich so überhaupt in dieses ganze Business reingerutscht bin. Ja, nun, also, also. Wann hat das bei dir angefangen mit der Filmmusik? Die ersten Symptome. New Orleans Jazz, so gut wie möglich. Komm, mach mal. Jackie spielt Trompete. Sympathisch an Ken war, dass sie solch ausholende Gesten in die Musikgeschichte hier in Richtung Old-Time-Jazz nie missbrauchten. Cope schreibt in seinem Buch Krautrock-Sampler: Die von Karl-Heinz Stockhausen und Psychedelic inspirierten Can waren eine Fünfergruppe, die auf Schloss Nörvenich, dem Wohnsitz ihres Mäzens Manny Löhe, Aufnahmen machten. Bis auf einen waren alle in den 30ern und sie waren eine beängstigende Kombination aus Überschwang und großer Erfahrung. Hier handelte es sich um außergewöhnliche Menschen mit einer außergewöhnlichen musikalischen Vision. Eine anarchistische Gemeinschaft, sagt ihr Organist Irmin Schmidt. Thank you. Obwohl die ersten Stücke von Can eher Situationen im Stil von Performance Art waren, trieb ihr neuer Sänger, ein schwarzer ehemaliger Lehrer und Bildhauer namens Malcolm Mooney, sie unentwegt in den knallhärtesten, restriktivsten Rock'n'Roll, hin zu Velvet Underground, wie Holger Tschukai später sagte, der sich hier an seine Anfangszeit als Musiklehrer erinnert. Das war ein Abenteuer, nicht? So wie ich dann Lehrer wurde, das war ja, ich war ja letzten Endes meinem Vorbild gefolgt, nicht? Stockhausen hatte damals gesagt, er hätte eine reiche Frau geheiratet und brauchte kein Geld. Und das war 1958, oder wann ich ihn gesehen hatte. Und das hat mich so beeindruckt, da habe ich gedacht, ach, das ist wahrscheinlich das Geheimnis, wie man elektronischer Komponist sein kann. Und das habe ich dann, als ich 28 war, und meine Mutter sagte so, jetzt gehst du mal los und sieh mal zu, wie du mit deiner elektronischen Musik Geld verdienst. Da kam ich sofort auf die Idee, na klar, reiche Frau heiraten, na jetzt aber schnell. Und dann dachte ich, wo gibt's die? So, wo suchst du die? Und dann dachte ich, am Genfer See. Da schicken die Staatsleute ihre Töchter hin und die Großindustriellen und Könige und so. Und deswegen bin ich da vorstellig geworden. Und da bin ich dann auch Lehrer geworden. Aber die reiche Frau habe ich mir dann abgeschminkt, weil plötzlich war ich ja hochbezahlter Mann. Ich habe ja plötzlich, wenn man so will, 1500 oder wie viel Mark verdient im Monat, so viel Geld habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und da habe ich gedacht, was brauchst du eigentlich, eine reiche Frau? Du hast doch Geld. Die Shows waren fantastisch. Obwohl Malcolm Mooney, ihr Sänger, immer Gefahr lief, völlig auszuflippen, zusammenzubrechen oder aufs Publikum loszugehen. Hier aber jetzt das Balafonorchester von Weilerswist, wie ich es nennen würde. Es ist dies eines, wenn nicht das erste Beispiel für Musik der Can-internen sogenannten ethnischen Fälschungsserie, von Holger Tschukai auch als ethnologische Fälschungsserie bezeichnet. Veröffentlichung ihres ersten Albums Monster Movie wurde die Szene erschlossen. Es ist ein steinharter Klassiker, schreibt Julian Cope. Es gab noch immer keinen Visionär in einer großen Plattenfirma, der Geld in den neuen westdeutschen Sound investieren wollte. Doch als Monster Movie im August 69 auf Music Factory Records veröffentlicht wurde, war die winzige Auflage von 500 Stück augenblicklich ausverkauft und veränderte die gesamte westdeutsche Rockszene. Eines der seltenen Interviews, in denen Michael Caroli von sich sprach. New Musical Express, London, November 1974. Interviewt von Chris Salavich. Caroli redet über seinen Parcours, von den Zigan-Einflüssen und Django Reinhardt, der Jazzgitarre von Wes Montgomery. Als ihn Salavich bittet, einige Gitarristen zu nennen, die er vor kurzem gehört hat, kommt eine lange Liste von Namen. Caroli spricht von obskuren Gitarristen aus Skandinavien und meint vermutlich Terje Rypdal, der schon 3 Alben für ECM gemacht hat. Dann erwähnt er Pete Townsend und Eric Clapton und natürlich Jimi Hendrix, vor allem mit der Band of Gypsies, den entspanntesten Rock, den ich je gehört habe, wie Caroli sagte. Musik guess I care if she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. She brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of dreams. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Cement of yellow, gray disappears, flying on the raven's wing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Yes, I care, she brings me spring, but don't care about nothing. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. She brings the rain, it feels like spring. Magic mushrooms out of things. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain, it feels like spring. She brings the rain. In the dawn of the silvery day, clouds seem to melt away. She brings the rain, oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Oh yeah, she brings the rain. Michael Caroli Gitarre, Holger Schukay Kontrabass und Malcolm Mooney Gesang. Das waren Can mit She Brings the Rain 1970 auf Schloss Nörvenich bei Köln. Musik für den Film Bottom, ein großer graublauer Vogel. Weil ich habe oft Leuten was vorgespielt und habe gedacht, Mensch, ist das beschissen und die müssen das sehr fürchterlich finden, um dann zu finden, dass sie den Tränen nahe waren. Weil sie es so schön fanden. Also, so unbedingt stimmt das nicht. Man begreift deshalb die anderen Leute nicht unbedingt besser, sondern nur vielleicht hinterher, wenn die sagen, das war aber beschissen. Und man dachte, die fanden das unwahrscheinlich gut, oder? Oder also. Yeah!

eine Mode. Stell dir vor, es wird Mode, jetzt Trommel zu spielen. Was ich mir durchaus vorstellen könnte. Es könnte eine Bewegung ausbrechen, also so eine Art Trommelwut von den Leuten. Jeder kauft sich eine Trommel und fängt an zu trommeln. Es liegt eine richtige Mode, so eine Mode, so wie sich, du siehst die Dinger so oft wie Fahrräder unter Umständen. Leute trommeln überall und haben Spaß und haben eine Art Kommunikation untereinander. Merken im Verkehrslärm und so macht einer bum, bum, bum. Von der anderen Seite hört er wieder bum, bum, bum, bum. Und der hat ihn verstanden. Gibt er ihm noch ein Zeichen? Der gibt ein Zeichen, freut man sich, weil man hat sich verstanden. Für ihren Drummer Jackie Liebezeit standen anfangs die drei Buchstaben im Bandnamen für Communism, Anarchism, Nihilism. Die Musik der Kölner Band reagierte seismografisch auf die Turbulenzen nach dem Mai 68. Die Gründer Irmin Schmidt und Holger Schukay, die bei Karl-Heinz Stockhausen studiert hatten, schwebte eine revolutionäre, kollektiv geprägte Musik vor, die Avantgarde-Strömungen aus Rock, Jazz und neuer Musik zu einem neuen Amalgam verdichtete. Auf Can wirkt die Methode, Filmmusik aufzunehmen, stimulierend. Sie müssen nicht selber nach Ausgangspunkten für ihre Improvisationen suchen. Es handelt sich um sehr freie Stilübungen. Ein Vorteil, laut Gitarrist Michael Caroli. Die Filmmusiken wurden nicht nach musikalischen Kriterien gemacht, sondern nach dramaturgischen. Wir konnten machen, was wir wollten und experimentierten ganz nach eigenem Willen. Irmin Schmidt besorgte die Kontakte zu den Filmemachern, darunter für den legendären Regisseur Samuel Fuller. Wie zum Beispiel Vitamin C ja eigentlich ein Titelsong für den Fuller-Film war, aber auf Ege Bamiyazi einfach als Song war. Wie hieß nochmal dieser Film von Samuel Fuller? Tote Taube in der Beethovenstraße, ja, glaube ich, hieß er. Ja. Oh. Julian Cope schreibt in seinem Buch Krautrock-Sampler, Monster Movie war das erste Album aus der Szene, das so kraftvoll und gut aufgenommen war wie die normalen amerikanischen und englischen Platten. Und dennoch bewahrte es den grüblerischen deutschen, von The Velvet Underground inspirierten Sound. Ein Gefühl für die Haltung der kosmische Musikbrigade zu dieser Zeit vermittelt schon das bloße Lesen der Besetzung. Irmin Schmidt, Administrative Coordinator and Organ Laser. Jackie Liebezeit, Propulsion Engineer and Mystic Space Chart Reader. Holger Chukai, Hot from Vietnam, Technical Laboratory Chief and Red Armed Bass. Michael Caroli, Sonar and Radar Guitar Pilot. Malcolm Mooney, Linguistic Space Communicator. Ich sehe mich ja auch als einen Komponisten. Ich sehe mich ja eindeutig als eine Art klassischer Komponist. Nur habe ich anstelle des Notenpapiers und des Bleistifts das Tonbandgerät gesetzt. Aber ansonsten gehe ich damit genauso um wie ein Komponist mit Papier und Bleistift. Father Cannot Yell ist der Opener des ersten Studioalbums von Can. Monster Movie, benannt nach einem Subgenre von B-Movies, in denen die Hauptfiguren gigantische Kunstfiguren wie Godzilla und King Kong sind, schreibt Eric Desjardins. Im August 68 entstand damit auch die erste Studioaufnahme mit dem Sänger Malcolm Mooney. Die Idee einer Progression von Free Jazz zu Free Rock unter Einfluss der Soul-Musik. Diese Idee weist sich als nicht umsetzbar. Doch das Stück zeigt, wie Can von einem Register zum anderen zu wechseln verstehen, je nachdem. Sie verfügen bereits komplett über ihre Mittel. Das Stück, das nach 7 Minuten zu Ende ist, zeigt nirgends den geringsten Spannungsabfall. Thank you. Kern wurden in Deutschland geboren, lebten in Europa und schufen eine Utopie. Sie schleudern uns einen minimalistischen, tribalen Rock entgegen mit schamanischer Inspiration. Ein Stück von Kern entwickelt oft die Polyrhythmie eines Roadmovies. Eine Atmosphäre wie in einem Wirbelsturm aus elektrischen Schwingungen, beißenden Melodien und verbalem Skandieren. Glaubst du an sowas wie Wiedergeburt? Inkarnation? Ja, das geht ja alles so. Ne? Auf irgendeine Weise ist das sicher so. Was bilden wir uns ein, da nur in unserer Form da einmal? So toll sind wir ja nicht. Die Reflektoren schaukeln, das Licht flackert. Die Werbeflächen knicken im Wind um. You do right, Mother Sky, Hallelujah, Mushroom oder Animal Waves. Sie nehmen den Zuhörer mit in eine andere Dimension. Er überwindet physische Hindernisse wie eine magnetische Welle. Lehnten es ab, als Rockband bezeichnet zu werden. Auch die bei britischen Fans beliebte Bezeichnung Krautrock missfällt ihnen sehr. 1969 erscheint das Debütalbum Monster Movie, 2 Jahre später der Meilenstein Tago Mago, ein Doppelalbum. Und bis 1977 folgen mit Ege Bamyasi, Future Days und Soon Over Babaluma weitere große Alben. Michael Caroni, Gitarrist und Geiger der Band, die ihre Alben im Inner Space, einem ehemaligen Kino in Weilerswist bei Köln, entstehen ließ, in stundenlangen, manchmal mehrere Nächte langen Jam-Sessions. Für mich selber, ich habe eigentlich die langsamen Abläufe lieber. Ich ticke irgendwie langsamer als viele Leute, das habe ich gemerkt. Ja. Aber viele Leute müssen auch schnell ticken. Weil Also so ein reines Agrarleben, das ist, glaube ich, nicht sehr angenehm. Da bleibt auch nicht viel Platz für die Kreativität. Also wenn man mit der Nahrungsbeschaffung, mit der direkten Nahrungsbeschaffung jedes Mal zu tun hat, also mit einem Speer einen Hasen zu jagen, verbraucht sehr viel Energie, wenn man das jeden Tag tun muss. Graublau, ein erst kürzlich aufgetauchtes Stück, zu finden auf dem Dreieralbum The Lost Tapes. Unabhängig von den Zwängen des Musikbusiness experimentierte man im gruppeneigenen Inner Space Studio. Obwohl es auch Single-Erfolge gab, waren Can vor allem eine Albumband. Live improvisierten sie ihre hypnotische Musik ohne vorherige Absprachen, mit hoher Intensität. Alles, egal wo man was macht, man macht es automatisch und muss auch. Es mit dem Rhythmus machen, der in der Luft liegt. Ich habe auch das Gefühl, dass bei uns die Musik immer mehr entweiht worden ist und dass sie in der afrikanischen Musik einen viel engeren Zusammenhang mit Magie hat, mit Ritualen, mit Mystik und diesem ganzen. Oder dass Musik zum Beispiel eine heilende Kraft hat. Das ist bei uns total vergessen. Total, ja. Was eine der ältesten Can-Ideen war, die, glaube ich, von allen aufrechterhalten wird. Ich habe auch gehört, Holger auf seiner neuen Single hat es auch irgendwie mit irgendwelchen heilenden Sachen. Und das ist natürlich, dass der Musiker an sich ein Medizinmann ist. Davon abgesehen, dass er natürlich auch ein Gaukler ist, weil auch die Affen machen ja Musik. Und das ist bestimmt nicht, um zu heilen. We'll be right back.

ein alter Kähnsatz, mit einem Ton musizieren können, Trance-Musik erzeugen, afrikanisch anmutende Percussion, durchflutet von den elektronischen Klangwelten Stockhausens. Ich höre heute alte Sachen von Monster Movie, habe ich neulich mal gehört. Ja, welche? Das ist also eine Sache, von der ich mich also total abgekehrt habe, auch mit dieser Platte, aber vorher schon, von der Idee, dass Tod und all diese Sachen was Erstrebenswertes oder so seien. Auch Depression. Ja Gott, also wer das anstrebt, der hat es noch nicht erlebt, nehme ich an. Ich weiß es nicht. Da ist nichts dran. Ich meine, Blues hat man nur... Blues ist vielleicht Selbstschmerz, aber nur derjenige hat ihn, der ihn nicht haben will. Derjenige, der ihn haben will, hat nichts als Selbstmitleid. Das ist einfach so. Dann kriegt man ein unwahrscheinlich tränendrüsiges Zeug, was aber mehr und mehr in die Leere geht. Bei Ken war es ja so, dass ihr im Grunde nie so depressive Geschichten gespielt habt. Nein, es gibt eigentlich wenig richtig emotional aufgeladene, traurige Stücke von euch. So gut wie gar nicht. Nein, hat man nicht gemacht. Nein, das habe ich zu der Zeit auch vermisst. Aber wenn ich heute die Platten höre, bin ich ganz froh darüber. Die Beziehungen innerhalb der Gruppe sind ein Prozess, um auf eine andere Ebene zu gelangen. Nach so vielen Jahren besteht die Gefahr der Routine, was allen in der Band Angst macht. Wir definieren uns als eine Gruppe, die jede Form der Routine zu vermeiden versucht. Und jedes Album beweist das, ausgenommen Out of Reach. Wir müssen raus aus der Routine, auch der kommunikativen, nach 10 Jahren. Irmin Schmidt.

Stripe mask, old mask, shadow mask. Stripe mask, old mask, shadow mask. Irmin Schmidt, Interview mit dem französischen Magazin Atem, Köln, 17.09.77. Das Konzept war, kein Konzept zu haben. Das erklärt sich durch die Situation, wie wir angefangen haben. Wir kamen alle mit verschiedenen Erfahrungen zusammen und jeder wollte was Neues machen. Wenn ich ein besonderes Konzept gehabt hätte, wäre es nötig gewesen, Leute zu finden, die das Gerüst dafür lieferten. Ich wäre derjenige, der die Rollen des Gitarristen, des Perkussionisten und so weiter definieren würde. Niemand von uns hat so gehandelt. Das einzig echte Konzept war, dass niemand in der Gruppe was mit einem Bandleader zu tun haben wollte, beziehungsweise einem Komponisten. Der einzige Plan war, etwas zu finden, in dem alle gemeinsam Musik machten. Jeder von uns suchte ein neues Erlebnis des kollektiven Musizierens. Die elektronischen Welten Stockhausens, überhaupt das bewusstseinsmäßige Öffnen für alle möglichen Klänge, virtuelle Welten, all das war ebenso wichtig für Can wie die auch immer geartete herkömmliche Musik. Die Studioalben entstehen aus Live-Improvisationen, die geschnitten und neu zusammengesetzt werden. Der prinzipielle Unterschied zu den Konzerten ist der, dass die Gruppe sich nicht aufnimmt, um dann zu einer Postproduktion überzugehen. Sie spielen direkt für das Publikum, weder Montage noch künstliches vorausplanend. Während sie bekannter werden, steigt die Nachfrage nach Konzerten. Rund 15 sind es 1971, circa 20 1972 und etwa 40 im Jahr 1973. Nur wenige Konzerte werden mitgeschnitten, noch weniger von der Gruppe selbst. Can plane nichts im Voraus, jedenfalls nicht Live-Musik für spätere Alben einzufangen. Wie Eric Dolphy am Ende von Miss Anne 1964 sagte, wenn die Musik zu Ende ist sie in Luft aufgegangen und du kannst sie nicht mehr einfangen. Thank you. So, wenn ich so deine Schlagzeugspuren zum Beispiel mal genau unter die Lupe nehme. Ja, ich mache das ja gerne und suche also auf den Zehntel Millimeter genau und gucke nach, wie hat der Jackie denn nun wirklich gespielt. Dann stelle ich fest, obwohl ich weiß, dass du ein guter Schlagzeuger spielst, dass du 100% falsch spielst. 100%. Von welchem Standpunkt aus? Vom Standpunkt der Präzision aus. Vom Standpunkt der Präzision. Du bist zwar bekannt dafür. Was, welche Art der Präzision, welchen Maßstab der Präzision legst du an? Timing. Den der maschinellen Präzision oder der menschlichen Präzision? Was ist denn das, die menschliche Präzision? Die menschliche Präzision geht so weit, dass du gerade ausgehen kannst zum Beispiel, dass du die Balance, die Senkrechte halten kannst, sowas. Das ist die menschliche Präzision. Oder dass du gerade ausgucken kannst und so verschiedene präzise Sachen. Die also was mir dabei aufgefallen ist, ist ganz einfach. Dass dein Herzschlag ruhig läuft. Merkwürdig. Wenn ich das ist mir gerade nicht aufgefallen. Sehr ungewöhnlich sogar für Ken. Alle langweilen sich, räkeln sich in der Hollywood-Schaukel im Studio. Holger lässt das Radio laufen. Jackie spielt dann einen einzigen Ton auf dem verstimmten Klavier. Eine Akkordeonmusik aus dem Radio setzt ein. Musette, daher der Titel. Ken im Januar 1970. Die Sprecher waren Philippine Pachel und Olaf Reitz. Redaktion Bernd Hoffmann. Eine Liste mit den Musikstücken finden Sie wie immer im Internet unter der Seite jazz.wdr.de. Am Montag an dieser Stelle